Kundgabe 2465. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.9.1942. Selig sind die Armen im Geiste. Nicht erkennen der göttlichen Gabe. Wie klein ist doch der Mensch und wie weise und mächtig dünkt er sich. Göttliche Gabe glaubt er verwerfen zu können, und seine eigene Weisheit will er darüber setzen. Und er bedenket nicht, dass auch sein Verstandesdenken eine Gabe Gottes ist, die er aber missbraucht, wenn er sie nicht so nützet, dass er Gott erkennen lernt. Gott ist der Ursprung, er aber schätzt sich selbst allzu hoch ein, er will nichts über sich gelten lassen, denn sonst müsste er auch seine Weisheit geringer bewerten, als er es tut. Er aber lächelt erhaben, so ihm ein Wissen geboten wird, das sein Wissen weit übersteigt. Er lächelt, weil er sich selbst wissend dünkt und also auch fähig glaubt, ein Urteil zu fällen. Und darum kann er nicht zunehmen an Wissen, weil es ihn nicht nach solchem verlangt. Und Gott teilet daher die Weisheit denen aus, die sich gering und unwissend fühlen, die ihr Wissen vermehren möchten und die über sich ein Wesen anerkennen, das um alles weiß, also auch um die geistige Armut seiner Geschöpfe, die er beheben kann. Und selig, die sich arm fühlen im Geist, die kein Weltwissen ihr eigen nennen, das sie überheblichen Geistes macht. Selig, die hungrig sind nach den Weisheiten von oben, die aus dem Quell schöpfen wollen, den Gott selbst geöffnet hat. Jedem Menschen ist dieser Quell zugänglich, doch geringschätzig geht die Menschheit daran vorüber. Doch das lebendige Wasser, das diesem Quell entströmet, ist das Köstlichste, was dem Menschen zu Gebote steht. Es vermittelt ihm einen Schatz, der alle irdischen Güter weit übertrifft. Denn die Weisheit aus Gott ist ein Gnadengeschenk, das der Mensch nimmermehr missen mag, so wie er es einmal empfangen hat. Die Weisheit aus Gott hat Ewigkeitswert. Die Weisheit aus Gott beglückt den Menschen unbeschreiblich. Und die Weisheit aus Gott gibt Kraft zum Streben nach der Höhe. Das Weltwissen dagegen verblasst und ist wertlos. Das heißt, es nützet nur für die Zeit des Erdenwandels und trägt auch nur irdischen Vorteil ein. Geistiges Wissen aber ist für das irdische Leben wenig Erfolg eintragend, und doch gibt es der Mensch nicht mehr preis, so wie er es einmal gefunden hat. Und die es abweisen, bezeugen dadurch ihre nur weltliche Einstellung und ihr geringes Verlangen nach der Wahrheit. Ansonsten sie es erkennen müssten als ein kostbares Geschenk und sie gleichfalls danach streben würden. Amen.